Siebentes Kapitel. Währenddessen stampfte Dr. Slope entsetzlich mit den Füßen und fluchte und schalt grässlich auf Obadiah. Als Dr. Slopes Magd, nämlich dem Obadiah, den grünen Netzbeutel mit ihres Herrn Instrumenten in die Hände gab, ermahnte sie ihn weislich, seinen Kopf und einen Arm durch die Schnüre zu stecken und so über der Schulter damit hereinzureiten. Hiermit war alles getan, was Obadiah und das Mädchen wollten. Es half aber gewissen kleinen Übeln nicht ab, die weder er noch sie voraussahen. Es zeigte sich, dass die Instrumente, so fest auch der Beutel oben zusammengebunden war, dennoch am Boden desselben so viel Spielraum hatten, dass Obadiah nicht einmal traben durfte, oder die Zange und Spritze machten ein solches Geklingel, welches allein schon den guten Gott Hymen, falls er eben des Weges spazieren gehüpft wäre, aus dem Lande hinausgeschreckt haben müsste. Obadiah hatte ein Weib und mit ihr drei Kinder. Er war also weit davon entfernt, sich einen unzüchtigen Gedanken oder sonst eine von den üblen politischen Folgen dieses Geklingels in den Kopf kommen zu lassen. Indessen stört's ihn doch. Der arme Kerl, Herr, konnte kaum sein eigenes Pfeifen hören.